Tag. Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen... Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Folge hören Sie Hurentaxi aus dem Leben der Callgirls, Folge 22. Mittwoch. Um 12 muss Cindy in der Spinne sein. Nachher musst du mir helfen, die Pakete aufgeben. Das ist für meine Freundin Kosovo. Aber ich darf keinen Absender draufschreiben. Warum? Na, weil der ist im Kosovo, verstehst du nicht? Ich verstehe es nicht. Dafür verstehe ich, warum sie es sich erlauben kann, anschaffen zu gehen, wo er doch dagegen ist. Dann kriege ich einen Job mit Brenda. Ich rufe sie an, sie gibt das Telefon an Corinna weiter. Ob ich mit Brenda nachher einkaufen gehen kann, Brot, Zigaretten, sie gibt dir eine Liste mit. Als ich Brenda abhole, erzählt sie stolz, dass sie heute Nacht schon 2 Jobs gehabt hat. Ich bringe sie in die Agentur, zeige ihr die Wohnung, erkläre ihr, wo sie die Handtücher findet, was sie mit den gebrauchten Handtüchern tun soll. Sie lässt sich noch 3-mal die Preise wiederholen für jede einzelne Tätigkeit und begleitet alles mit den entsprechenden obszönen Gästen. »Spero che non è vecchio«, sagt sie. Hoffentlich ist es kein Alter. Sie spielt einen alten, fetten Mann, der schwerfällig dahergestapft kommt. »Non ti piace un vecchio? Magst du keinen Alten?« Sie schüttelt den Kopf, dass die Haare fliegen. »No!« Ich drücke sie noch einmal und lasse sie allein. Hoffentlich ist es kein Alter. Cindy ruft schon an. »Wo bist du?« »Ich bin im 12. und du hast einen Anschlussjob.« »Ja, aber ich will nicht auf die Straße stehen.« »Dann geh Kaffee trinken ins Tritstratsch oder ins Village Cinema.« Cindy mault noch ein bisschen ins Telefon, dann legt sie auf. Der Typ in der Spinne hat 3 Mädchen nacheinander bestellt. Eine für 2 Uhr, eine für 3, eine für 4. Der macht das immer so. Er kommt irgendwo von außerhalb. Am Vormittag hat er irgendwelche Besprechungen und den Nachmittag verbringt er in der Spinne. Nach Cindy kommt Corinna dran. Als sie bei mir im Auto sitzt, läutet ihr Handy. Es ist Brenda. Corinna redet mit ihr auf Rumänisch. Dann sagt sie mir, dass Brendas Klient Griechisch will und Brenda hat kein Gel mit. Meine Güte, hat sie das überhaupt schon einmal gemacht? Naja, aber nicht oft. Ja, wenn sie das anbietet, muss sie doch wissen, was sie dazu braucht. Ich rufe im Büro an, Vera hebt ab, aber sie spricht nicht mit mir, sondern lässt mich nur zuhören, wie sie mit einem Kunden redet. Ich versuche es noch einmal und noch einmal und noch einmal. Es kann ja sein, dass der Typ es nur mit Spucke versucht. Endlich komme ich durch. Bitte habt ein Gleitgel für die Brenda. Du, ich habe ihm gesagt, nur 2 Minuten und sie ist wieder da, aber er hat gleich abgewunken und hat gesagt, die Sache hat sich erledigt. Na, davon ist sie also verschont geblieben. Ich warte mit Corinna auf Cindy. Cindy kommt heraus, setzt sich zu uns ins Auto und erzählt grinsend, »Na, er hat nur 1 Minute gefickt. Du wirst es schon schwerer haben. Und wenn dir am schwersten?« Corinna geht hinein und ich fahre mit Cindy zum Postamt am Südbahnhof. Sie schickt das Packerl an eine Feldpostadresse. Dann ruft sie ihn an. »Schatzi, ich hab dir Pullover geschickt. Aber das geht nur mit Absender.« »Ja, ich hab gesagt, aber es geht nicht. Ja, Foto schicke ich heute Nachmittag.« Vera ruft an, dass Cindy und Wendy einen Doppeljob in der Spinne haben. Also bleibt Cindy bei mir im Auto. »Aber ich habe Hunger!« Sie ruft Wendy an und keift bulgarisch mit ihr. »Die blöde Kuse will mir meine Sushi nicht bringen.« Ich rufe Wendy an, um zu sagen, dass wir in 5 Minuten da sind. »Sag ihr, sie soll meine Sushi mitbringen.« »Und vergiss die Sushi nicht.« »Und die Stäbchen.« »Und die Stäbchen.« Wendy bringt Sushi und Stäbchen mit und wir fahren wieder zur Spinne. Corinna kommt heraus und ich fahre mit ihr Richtung Agentur. Sie bekommt einen Anruf von Vera. Dann sagt sie zu mir, »Brenda hat einen Doppeljob mit mir, aber sie hat die Regel bekommen, nicht wirklich, nur ein bisschen, von der Aufregung wahrscheinlich.« »Ja«, sage ich, »das ist ja ganz normal. Aufregung, Reisen, das bringt alles durcheinander.« »Aber das macht's nichts. Ich werde das schon machen.« Ich habe auch einmal einen Job mit Tatjana gehabt und sie hat auch geblutet. Ich habe zu ihr gesagt, lass mich nur machen. Ich habe alles gemacht und es war okay. Aber dann hat die Vera mich angerufen. Du, die Brenda hat als nächstes einen Doppeljob mit der Anastasia. Nicht mit der Corinna? Nein, ich habe eh versucht, ihn auf die Corinna umzupolen, aber er will unbedingt die Anastasia. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Die Brenda hat die Periode gekriegt. Beim letzten Job hat sie das dem Kunden gesagt, darauf hat der natürlich abgewinkt. Kannst du für sie was besorgen? So Naturschwamm, sagt die Jolanta. Das gibt's beim Piper, das kann man dann zurechtschneiden. Ich habe da sowas gesehen, das heißt Soft-Tampons, das gibt's auf jeden Fall im Sexshop. Ich bringe einmal die Corinna und dann schaue ich, was ich machen kann. Nachdem ich Corinna abgesetzt habe, fahre ich erst einmal zum Piper in der Favoritenstraße. Dort finde ich etwas, das heißt Instead. Ich rufe Vera an und frage sie, ob sie das kennt. Immerhin ist sie doch Krankenschwester. Ich weiß nicht, nach der Zeichnung schaut es aus wie ein Pessar. Angeblich heute ist alles zurück. Aber weder sie noch Jolanta kennen dieses Produkt. Vera meint wieder, ich soll nach Naturschwamm suchen. Ich frage eine Regalbetreuerin, aber das führt man hier nicht. Da höre ich, dass sich Iris einmischt, die neue Telefonistin. Sie nimmt das Telefon und sagt, »Du, da gibt's was Neues, das heißt Instead, das...« »Ja, genau das habe ich in der Hand. Und, das ist gut?« »Ja, das ist gut. Na gut, dann nehme ich das.« Ich kaufe also das rosa Päckchen um 6 Euro und fahre wieder in die Agentur. Gemeinsam mit Iris studiere ich die Gebrauchsanweisung und erkläre Brenda mit wenig Italienisch und viel Pantomime, wie das Ding eingeführt werden muss. Sie lacht, als ich so tue, als ob ich den zusammengedrückten Gummireifen mit dem Plastikhäutchen zwischen meinen Beinen einführen würde. »Adesso probare, nel bagno«, sage ich. Brenda verschwindet im Badezimmer. Dann kommt sie zufrieden heraus. Es hat geklappt. »Na gut, dann fahre ich jetzt in die Gudrunstraße Anastasia abholen.« Anastasia ist eine sehr hübsche kleine Brünette mit Silikonbusen, aber noch sehr jung, vermutlich keine 19. Ich bringe sie ins Büro, stelle die beiden einander vor. Sie reden nicht viel miteinander, bis Corinna aus der Wohnung kommt und die beiden rübergehen. Corinna hat Hunger und den ganzen Nachmittag ist weder sie noch Brenda zum Einkaufen gekommen. Ich gehe mit ihr ins Ponte Vecchio auf eine Pizza für sie und einen Hühnersalat für mich. Ihre Mutter ist geschieden, der neue Vater ist ganz okay, aber sie mag ihn nicht besonders. Aber wenn ihre Mutter glücklich ist, dann ist das schon in Ordnung. Ihre Mutter ist herzkrank, aber sie arbeitet in einem Restaurant in der Küche bei 40 Grad und ihr fehlen noch 5 Jahre bis zur Pension. Corinna wollte schon einen Arzt bestechen, ihr ein Zertifikat auszustellen, damit sie in Frühpension gehen kann, aber der Arzt hat sich gefürchtet. Ich habe ihr gesagt, ich gebe dir jeden Monat zum Leben, das mache ich sowieso, und ich zahle für deine Pension an, aber das will sie nicht. Es wird Zeit, die beiden Mädchen abzuholen. Corinna bleibt im Auto sitzen, ich gehe ins Büro. Brenda und Anastasia kommen mit dem Kreditkartenbeleg von Reinhold ins Büro. »Der hat aber schon wieder 30 Euro zu wenig draufgeschrieben«, empört sich Vera. Die Mädchen haben beide Naturfranzösisch gemacht, er hat aber nur einmal bezahlt. »Na, macht nix, ich ruf ihn an«, sagt Jolanta und sieht seine Nummer nach. »Na du, du hast schon wieder zu wenig gezahlt.« »Was für ein Mädchen?« »Und zu uns.« »Da draußen sitzt ein Mädchen in einem japanischen Auto?« »Ich.« »Ja, die Corinna. Sag ihr, sie soll einkommen, vielleicht kriegt sie einen Job.« Ich gehe heraus und erzähle Corinna, dass der Kunde so beeindruckt von ihr war. Reinhold, ein dürrer Typ, der ein bisschen an Prinz Charles erinnert, kommt herein, 30 Euro zusammengerollt in der Hand. Corinna setzt sich in ihrem Sessel zurecht und lächelt ihn an. Jolanta sagt lachend, »Das ist die Corinna, willst du mit ihr ficken? Die Wohnung ist frei.« »Okay«, sagt er, und die beiden verschwinden auf eine Stunde. Brenda will auf Corinna warten, also bringe ich nur Anastasia nach Hause. Die macht sich Sorgen, ob sie auch alles Geld bekommen hat. »Nein, nein, du hast dein Geld bekommen, 60 und 30, alles in Ordnung, er hat ja bezahlt.« »Ich spreche für mich, extra 30 Euro, aber Sie nicht sagen, warum ich sprechen für Sie?« Als ich zurückkomme, ist Essen vom Pizzamann angekommen. Brenda besteht darauf, dass ich ihre Spaghetti mit ihr teile. Gemeinsam essen wir aus einem Teller. Sie erzählt mir auf Italienisch, dass Anastasia auch die Periode hat. »Aber bei ihr viel Blut und bei mir nichts, gar nichts«, sagt sie strahlend. Ich trage die Jobs in meine Tagesliste ein und sie lässt sich genau erklären, was jede Rubrik bedeutet. Hier die Geld für Agentur erkläre ich. Una ora 60 Euro. Ma se super escort solo 40. Wie ein Kind zählt sie von 1 bis 100 erst auf Italienisch, dann auf Englisch. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Und hält dabei meine Hand. Ich zähle mit ihr, denn manchmal überspringt sie ein paar Zeilen. Vera kriegt schon wieder einen Job für Corinna herein in Simmering. Der Kunde will Griechisch. Corinna schaut in ihre Handtasche nach, ob sie alles dabei hat. Brenda nimmt ihr die riesige Tube Gel aus der Hand, tanzt damit durchs Büro, dann bückt sie sich, spreizt die blauen Jeansbeine, wackelt mit ihrem kleinen Hintern und drückt die große Tube dagegen. Ich fahre Corinna hinaus nach Simmering und dann Brenda in die Embelgasse. Es ist schon 10 Uhr und dunkel. Am Marzlensdorfer Platz läutet mein Handy. Martin, can you come back, please? Ich kann bei diesen Kunden nicht bleiben. Okay, ich komme so schnell ich kann. Während ich in die Embelgasse einbiege, erkläre ich Brenda, was los ist. Wir umarmen uns kurz und sie steigt aus, dann fahre ich zurück. In der menschenleeren Lorichstraße steht Corinna verlassen vor dem Haus. Das war jetzt sehr unangenehm. Es waren 2 Männer, Araber, betrunken, und sie haben gleich angefangen, mich überall anzufassen. Ich habe gesagt, gut, ja, aber nur einer nach dem anderen, und erst müssen wir alles besprechen, und sie müssen zahlen. Aber sie haben nicht aufgehört, mich anzufassen, und so bin ich gegangen. Am Sonntag um 7:30 ruft wieder einmal Tatjana an. Sie muss schleunigst zum Bahnhof, aber vorher muss noch Elzbieta kommen, weil sie die Schlüssel braucht. Und dann fahren wir zu Natascha, weil sie Nataschas Kind mitnimmt nach Polen. Aber Natascha weiß noch gar nicht, dass sie heute fährt. Sie hat sie angerufen, aber Natascha hat nicht abgehoben, also fahren wir einfach hin und holen Patrick. Und darum muss ich so schnell wie möglich kommen. Ich kapiere im Halbschlaf nur die Hälfte, vermute wieder einmal eine Katastrophe. Aber warum? Was ist passiert? Weil ich's im Kopf nicht mehr aushalte, weil ich hier verrückt werde. Okay, sag mir nur, wann soll ich denn kommen? Jetzt gleich? Ja, das wäre das Beste. »Fahr nicht weg«, ruft Elzbieta ihr nach, als sie mit mir zum Auto geht. »Ich liebe dich.« »Was? Ich liebe dich.« Natascha umarmt mich lange, als ob sie sagen wollte, ich bin ja jetzt so glücklich. Patrick schläft noch auf dem großen Bett. Sie wohnen zu dritt in einem Raum, ein großes Bett, 2 Sitzsäcke, ein Kindersessel, ein Couchtisch, Fernseher, Regal, Schrank, Bilder an der Wand. Tatjana redet ihm lange zu, aufzuwachen. »Ich hab keine Zeit«, murmelt er immer wieder. Dann will er plötzlich nicht nach Polen fahren. Hat Angst, dass ihn die Mama nicht mehr abholen wird. »Du wirst immer Mamas Baby sein«, sagt ihm Natascha. »In 2 Wochen komme ich dich abholen.« »Warum fährst du nicht mit?« »Weil ich arbeiten muss.« »Warum musst du arbeiten?« »Alle Leute müssen arbeiten.« »Warum?« »Wenn ich nicht arbeite, haben wir nichts zu essen, keine Spielsachen.« Tatjanas Sohn kommt morgen in die Schule. Ihre Mutter braucht Geld für Bücher und Hefte. 4.000 Euro hat Tatjana in den letzten 2 Wochen gemacht. Nicht ganz 2 Wochen, das ist nicht schlecht. Aber trotzdem, es ist nichts los. Warum hier sitzen und darauf warten, einen Job am Tag zu bekommen? Zu Hause braucht sie neue Fenster, eine neue Küche. Wenn's mir nicht gut geht, muss ich Geld ausgeben. Hier kaufe ich mir Kleider und zu Hause neue Fenster. Nataschas Mann kommt nach Hause von der Arbeit, ist ein bisschen überwältigt von den vielen Leuten. Er ignoriert mich, bis ich mich vorstelle. Ich spüre ihm, wär's lieber, wenn Natascha gar keinen Kontakt mehr mit der Hurenwelt hätte. Außerdem scheint er ziemlich müde zu sein. Er erkundigt sich gleich, ob Patrick gegessen hat. Nein, er wird im Zug etwas essen. Dann werden wir beim Anker etwas kaufen, beschließt er. Ein bisschen so, als ob er Natascha auch solche Selbstverständlichkeiten nicht zutrauen würde. Natascha und er kommen mit zum Bahnhof, aber ich kann sie nicht zurückbringen, weil ich einen Job mit Cindy habe. Cindy hat gerade auf einen Anruf von ihrem Schatz im Kosovo gewartet. »Jetzt, wenn Anruf, bitte kein Wort. Sagst du nix? Na komm schon, ruf an. Weil, wenn später anruft und ich heb nicht ab, hab ich Problem. Aber ich sag dir, wann ich bin bei Kunde und er mich anruft, ich hebe ab, weil das ist mir egal. Wann meine Schatz anruft, ich muss abheben.« Das Telefon hat aber noch rechtzeitig geläutet. »Ja? Ja, ein Taxi. Ja, mit die Wendy sitze ich im Taxi, ja. Na, hat sie gestritten mit ihrer Mutter und jetzt fahren wir raus zum Flughafen, sie abholen. Und nachher, ich fahre zu Tierheim, Triesterstraße. Na, ich will aber Hund haben. Wenn du nicht da bist, will ich einen Hund haben. Und soll Peter heißen, wie du. Schrei mich nicht an, du, ist schöner Name, Peter. Na, ich will aber keine Hündin. Cindy ist auch kein Hundename. Was ist mit Pullover, passt er dich? Na ja, bist du groß, hab ich genommen large. Na gut, schickst du zurück, ich tausche ihn um. Na, warum, schickst du zurück, keine Problem, hast du nächste Woche neue. Hier ist wieder warm geworden, hab ich angezogen Pullover und Jacke, aber ist zu viel. Na, wenn es kalt bei dich, ziehst du an Pullover. Schaltest du bitte dein Handy eins um 9 Uhr, dass ich dich kann sagen, was ist gewesen bei Untersuchung? Ich weiß, willst du Kind, aber jetzt gleich. Vielleicht soll man noch warten. Aber wenn du willst, ich werde schwanger von dir. Aber sag ich dir am Abend, ciao, ciao, hab dich lieb. Ich hab ihm ja so lieb. Die Wendy sagt, wenn ich von ihm red, blitzen meine Augen. Sie nimmt die Sonnenbrille ab und schaut in den Spiegel. Wirklich? Werde ich keine Pille nehmen, werde ich schwanger. Schau da. Schaut gut aus, das ist der neue Smart. Aber will ich Jeep, große, wie heißt er jetzt? Wie das schaut? Schau, wie das schön ausschaut. Ein zartes Mädchen in ein großes Auto. Weißt du, wie ich schön ausschaue in so ein Jeep? Am Nachmittag habe ich Brenda abgeholt, um sie ins Orient zu bringen. Und sie hat einen Plastiksack mit Tomaten und Gurken aus Rumänien angeschleppt. Für mich. Denn die bei uns hier, die sind ja nichts. Als sie aus dem Orient herausgekommen ist, war sie auf einmal ganz ernst. Sie hat sofort in eine Apotheke wollen, eine Pille danach besorgen. Der Gummi ist geplatzt. Non è si facile, tu debbi andare in clinica. Ich habe am Fleischmarkt angerufen, wo sie die Danachpille verschreiben, aber da ist keine Ärztin mehr gewesen. Morgen wieder. Domani andiamo, va bene? Dann habe ich Corinna angerufen und ihr alles auf Englisch erklärt. Als ich Brenda am nächsten Morgen abholen will, sagt mir Corinna, dass Brenda alleine dorthin fährt. Warum, hat sie mir nicht erklärt.